Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Elisabeth Zimmermann. Antoine de Saint-Exupéry, viel bekannt als Autor des Kleinen Prinzen, erzählt in Nachtflug von dem Piloten Fabian. Saint-Exupéry war selbst Pilot. Seine Erfahrungen in der zivilen Luftfahrt flossen immer wieder in sein literarisches Schaffen ein. Wie in seinem 1931 erschienenen Roman Nachtflug, der von den Anfangsjahren der internationalen Luftpostverbindungen erzählt. Der österreichische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Karl Markowitsch wählte Nachtflug für seine erste Hörspielbearbeitung und Regie aus. Um schneller als ihre Konkurrenz zu Land und am Wasser zu sein, flogen die Piloten auch in der Nacht. Eine damals lebensgefährliche Unternehmung. Der Pilot Fabien gerät bei einem nächtlichen Transportflug aus Patagonien kommend in ein heftiges Unwetter. Fabien kämpft in der Dunkelheit mit schlechtem Wetter, mangelnder Orientierung und letztlich mit dem eigenen Überleben. Am Boden versucht Rivière, Leiter der Luftpost, den Betrieb aufrechtzuerhalten, fest entschlossen, den Fortschritt der Nachtflüge durchzusetzen, auch wenn er dabei Menschenleben riskiert. Saint-Exupéry spürt im Nachtflug Fragen nach Verantwortung, Disziplin und persönlichem Opfer nach. In einem Zeitalter, in dem Technik und Mensch neu zusammengedacht werden mussten. In seinem Regiebrief zu Nachtflug schreibt Karl Markowitsch: Nachtflug von Antoine de Saint-Exupéry ist ein in vielerlei Beziehung unzeitgemäßer, um nicht zu sagen altmodischer Text. Nicht nur, dass die kommerzielle Luftfahrt vor 100 Jahren noch in ihren Kinderschuhen steckte, wo sie heute kurz vor ihrer Automatisierung steht, ist auch die Bedeutung des Begriffs Heldentum in all seiner westlich-männlich geprägten Idealisierung nur schwer auf die Gegenwart übertragbar. Aber gerade das Unzeitgemäße fasziniert mich an diesem schwelgerischen, manchmal fast schwülstigen Text. Seine aus der Zeit gefallene Atmosphäre. Nachtflug ist ein durch und durch atmosphärischer Text. Buchstäblich, weil es um Luft, Wetter, Elektrizität, Radiowellen geht. Und im übertragenen Sinn, weil das, was zwischen den Handlungen und dem Gesagten passiert, genauso wichtig ist wie das Gesagte oder Getane selbst. Es ist eine Geschichte über eine Idee und über die Frage, ob eine Idee die Mittel heiligt, die zum Zweck ihrer Verwirklichung nötig scheinen, selbst wenn diese Mittel das Opfer von Menschenleben bedeuten. Letzten Endes geht es, wie auch in Der kleine Prinz, um die Einsamkeit der menschlichen Existenz und unsere Versuche, diese zu überwinden. Aus Karl Markowitschs Regiebrief zum Nachtflug von Antoine de Saint-Exupéry. Das Zitat las Michael Köppel, der im Hörspiel sowie auch Karl Markowitsch selbst zu hören ist. Weitere Stimmen sind unter anderem Silvia Meisterle als Erzählerin, Johannes Zeiler, Paul Matitsch, Martin Fischer, Nils Arztmann und Alina Fritsch. Die Höhenzüge tief unter dem Flugzeug gruben schon ihre Schattenfurchen ins Gold des Abends. Aber die Ebenen glommen noch in hartnäckigem Licht. Sie können sich dort zu Lande nie entschließen, ihr Gold herzugeben. Ebenso wie sie nach dem Winter nie von ihrem Schnee lassen wollen. Nachtflug von Antoine de Saint-Exupéry. San Julian ist in Sicht. Der Pilot Fabian, der das Postflugzeug Patagoniens vom äußersten Süden her nach Buenos Aires zurückführte, steuerte in den nahenden Abend. Hast du mich verstanden? Wie in die Gewässer eines Hafens. Wir landen in 10 Minuten. Verstanden. Der Bordfunker gab die Nachricht an alle Stationen der Linie weiter. Frage, wie ist das Wetter? Auf 2500 Kilometer von der Magellanstraße bis Buenos Aires reihten sich die Stationen gleichmäßig gestaffelt. Aber die, der man jetzt zuflog, erschien wie ein letzter Grenzort am Rande der Nacht. Es sind so viele Gewitter in der Luft, dass ich die Hörer ganz voll hab davon. Werden wir in San Julian übernachten? Was melden die Stationen vor uns? Klarer Himmel, kein Wind. Wir fliegen weiter. Während Fabian mit gedrosseltem Motor auf San Julian niederglitt, dachte der Funke an Gewitter, die sich sicher irgendwo angenistet hatten. Wie Würmer in einer Frucht. Mag die Nacht noch so schön sein, sie ist angefault. Manchmal, nach 100 Kilometern Steppe, unbewohnter als das Meer, überflog man eine einsame Farm, die ihre Fracht Menschenleben rückwärts durch die Wogen der Prärie davonzutragen schien, wie eine Arche. Fabien beugte sich zum Schaltbrett. Ich sehe die Zeiger nicht mehr. Ich mache Licht. Das Radium der Zeiger begann zu leuchten. Eine nach der anderen prüfte Fabian die Anzeigen und war zufrieden. Er tippte mit dem Finger an einen Stahlspanten. Dieser Stahl lebt. Die 500 Pferdestärken des Motors weckten einen ganz sanften Strom, der seine Eishärte in samtweiches Fleisch verwandelt. Keinen Schwindel noch Rausch empfindet man im Flug. Nur das geheimnisvolle Arbeiten eines lebendigen Organismus. Nichts schwankt, nichts vibriert, nichts zittert. Fabian lehnte sich tiefer in den Sitz, um das Schaukeln der 5 Tonnen Metall recht zu spüren, die die leise, bewegte Nacht auf ihren Schultern trug. Künstlicher Horizont, Höhenmesser, Tourenzähler. Er streckte sich ein wenig, lehnte seinen Nacken gegen das Leder des Sitzes und begann sich der tiefen Beschaulichkeit des Flugs hinzugeben. Diese Lichter, wie stumme Rufe, der einzelne Stern dort im Dunkeln, die Einsamkeit eines Hauses. Ein Haus, das aufhört, der restlichen Welt sein Zeichen zu geben. Und so, wach im Herzen der Nacht wie ein Wächter, entdeckte Fabian plötzlich, dass die Nacht den Menschen offenbart. Sie wissen nicht, wohin ihr Hoffen geht, die Bauern, die da mit aufgestützten Ellbogen am Tisch hocken vor ihrer Lampe. Sie wissen nicht, dass ihr Wünschen so weit trägt in der großen Nacht. Aber er, Fabian, erspäht es, wenn er 1000 Kilometer weiter herkommt. Auf und ab gewiegt in der Dünung der Luft. Wenn er 10 Gewitter durchquert hat. Mit Mondlichtungen dazwischen. Und wenn er diese Lichter erreicht. Eins nach dem anderen. Diese Menschen meinen, ihre Lampe leuchte für ihren bescheidenen Tisch. Aber 80 Kilometer weit von ihnen vernimmt man schon den Ruf dieses Lichts, als schwenkten sie es verzweifelt auf einer verlassenen Insel am Rande des Meeres. Rivière, verantwortlicher Leiter des gesamten Streckennetzes, ging auf dem Landeplatz von Buenos Aires hin und her, schweigend. Denn bis zur Ankunft der 3 Postflugzeuge aus Patagonien, Chile und Paraguay blieb der Tag für ihn bedroht. Man erwartete ihre Ladung, um gegen Mitternacht den Europakurier starten zu lassen. Minute um Minute Mit jedem Funkspruch, der eintraf, hatte Rivière das wachsende Gefühl, dem Schicksal etwas zu entreißen, den Einfluss des Unbekannten zu verringern und seine Besatzungen aus der Nacht herauszuziehen ans Ufer. Bald werde ich dieses Flugzeug hören. Eines liefert die Nacht schon aus. Und später wird sie mir auch die beiden anderen herausgeben. Der Chile-Kurier meldet, dass er die Lichter von Buenos Aires in Sicht hat, Herr Direktor. Gut. Was sagt der Wetterbericht? Alle Stationen melden ruhiges Wetter, klare Sicht. Dann ist ein Strich unter diesem Tag gemacht. Und die erschöpften Besatzungen können schlafen gehen. Ersetzt durch Frische. Aber er, Rivière, würde noch keine Ruhe haben. Der Europakurier würde ihm neue Unruhe bescheren. So wird es immer sein. Immer. Immer werden jedem Schritt, den ich tue, 1000 gleiche Folgen. Er wunderte sich über sich selbst, dass er sich plötzlich mit Fragen abgab, die er sich nie gestellt hatte. Ich werde alt. Er gestand sich ein, dass er alles, was das Leben süß macht, auf das Alter verschoben hatte. Auf den Augenblick, da er Zeit dazu haben würde. Als ob man wirklich eines Tages Zeit dazu haben könnte. Als ob man am Ende des Lebens den glücklichen Frieden gewinnen könnte, den man sich erträumt. Aber es gibt keinen Frieden. Es gibt vielleicht auch keinen Sieg. Es gibt keine endgültige Rückkehr aller Flugzeuge. Er blieb vor dem alten Büroleiter stehen. Leroux? Ja, Herr Direktor. Auch Leroux plagte sich seit 40 Jahren. Und die Arbeit nahm alle seine Kräfte in Anspruch. Haben Sie sich viel mit Liebe abgegeben in Ihrem Leben? Ach, Liebe. Wissen Sie, Herr Direktor... Sie haben keine Zeit gehabt. Nicht allzu viel. Das Flugzeug des Chile-Kuriers rollte in die Lichtkegel der Scheinwerfer, so funkelnd, dass es wie neu aussah. Mechaniker und Werkleute drängten sich heran, um die Post auszuladen. Könnt mir einen ausgeben. Der Pilot Pellerin rührte sich nicht von seinem Platz. Wenn ihr wüsstet, der verdammte Zyklon. Auf der Fahrt in die Stadt betrachtete Rivière den Piloten von der Seite. In einer Viertelstunde, wenn dieser Mann aussteigen wird, wird er mit einem Gefühl der Ermattung und Schwere in der Menge untertauchen. Er wird vielleicht denken, ich bin sehr müde, ein Scheißberuf. Und zu seiner Frau wird er vielleicht sagen, hier ist's besser als über den Anden. Der verdammte Zyklon. Ich habe keine andere Wahl gehabt. Zuerst konnte ich nicht sehen, weil der Schnee so geblendet hat. Dann hat mich eine heftige Strömung auf 7000 Meter getragen. Ich muss die ganze Zeit über fast in der Höhe der Grate geflogen sein. Der künstliche Horizont war ausgefallen. Wahrscheinlich, weil der Schnee die Luftzufuhr verstopft hat. Man muss die Einlässe verlegen, da bildet sich Eis, wissen Sie. Und dennoch war dieser Mann schon zu einem Teil losgelöst von alledem, worauf die Menschen so viel Wert legen, hatte das Fragwürdige daran erkennen gelernt. Irgendwann riss die Strömung ab und bei 3000 Meter begriff ich nicht, warum ich nicht schon längst zerschellt war. Eben wieder hatte er ein paar Stunden die Kehrseite der Medaille erlebt, ohne zu wissen, ob es ihm vergönnt sein würde, diese Stadt in ihrem Lichterglanz wieder um sich zu sehen, ob er zu seinen kleinen menschlichen Schwächen, lästigen, aber lieben Vertrauten von Kindheit an, zurückkehren würde. Dabei war ich schon in der Ebene. Ganz plötzlich habe ich es bemerkt, wie ich auf einmal in klarem Himmel rauskam. In jeder Menge, dachte Rivière, in jeder Menge gibt es Menschen, die einem gar nicht auffallen und die dennoch Kunde tragen vom Ungewöhnlichen. Und ohne es selbst zu wissen. Das wird eine mühselige Nacht. Sacht emporgehoben, drängten die Metallmassen gegen den Körper des Funkers, schienen dann zu schwinden, sodass er sekundenlang das Gefühl hatte, als schwebte er in der Luft. Ich begreife nicht, was er vorhat. Er tippt den Piloten auf die Schulter. Aber der rührt sich nicht. Über kurz oder lang werden wir umkehren müssen. Ein Kopf und zwei unbewegliche Schultern waren das Einzige, was sich gegen den schwachen Lichtschein abhob. Dann hab mich gern. Fabien war nur ein dunkler Umriss, ein wenig nach links geneigt. Das Gesicht dem aufziehenden Gewitter zugewandt, von jedem Aufleuchten gebadet. Wie Schein von Schmiedefeuer. Aber man sieht nichts von diesem Gesicht. Alles, was sich darin dem Sturm entgegenspannte, Trotz, Entschlossenheit, Zorn, alles, was sich in stummer Zwiesprache abspielte zwischen diesem bleichen Gesicht und dem zuckenden Leuchten da vorn, blieb verborgen. Im Betriebsbüro schliefen die Schreibmaschinen unter ihren Hauben. Die großen Wandschränke mit den Aktenstößen waren geschlossen. Eine einzige Lampe warf in einer Ecke einen Lichtkegel. Von Zeit zu Zeit läutete das Telefon. Dann erhob sich der Schreiber vom Dienst, nahm den Hörer ab. Welche Drohung birgt ein Anruf aus der Nacht da draußen, wenn noch zwei Kuriere unterwegs sind? Ich gehe ran. Rivière? Die üblichen Nachrichten. Rio de Janeiro verlangte eine Auskunft. Gut. Montevideo gab Wetterberichte. Mendoza brauchte Material. Und die beiden Kuriere? Der Kurier von Asunción kommt gut voran. Gegen 2 Uhr sollte er da sein. Dagegen sehen wir eine beträchtliche Verspätung des Kuriers von Patagonien voraus. Wo ist er jetzt? Wir haben derzeit keinen Kontakt. Melden Sie, sobald er wieder sendet. Die Dienstanweisungen zur Unterschrift, Herr Direktor. Gut. Ah, Leroux. Ja, Herr Direktor? Möglicherweise werden wir mit dem Start des Europakuriers nicht auf den aus Patagonien warten. So wie der Asunción ankommt, halten Sie sich für weitere Anordnungen bereit. Jawohl, Herr Direktor. Als Rivière einen Stoß Akten unterm Arm in sein Privatbüro zurückkam, das geht nicht, spürte er plötzlich wieder den heftigen Schmerz in der rechten Seite, der ihn schon seit einigen Wochen quälte. Das ist doch lächerlich. Ich bin jetzt 50. 50 Jahre habe ich mein Leben ausgefüllt, gearbeitet, gekämpft, den Gang der Entwicklung beeinflusst und jetzt das. Jetzt beschäftigt mich das, füllt mich das aus, macht mir alles andere nichtig. Das ist doch lächerlich. Er sah langsam die Schriftstücke durch. Wir haben in Buenos Aires beim Abmontieren des Motors 301 festgestellt, der Schuldige wird streng bestraft werden. Da die Station Florianopolis die Anweisung nicht befolgt hat, der Flugplatzleiter Richard wird disziplinarisch versetzt. Was Robli anbelangt, so gehört er von heute ab nicht mehr zu unserem Personal. Rivière sah die alten Hände des Werkstattleiters zittern. Das ist vom Jahre 1910, Herr Direktor. Das bin ich hier. Die abgegriffene Brieftasche. Der alte Zeitungsausschnitt, auf dem Robli als junger Mann zu sehen war, neben einem Flugzeug postiert. Ich habe Ihnen gesagt, ich biete Ihnen eine Stelle als Hilfsarbeiter an. Meine Würde, Herr Direktor. Meine Würde. Denken Sie doch, 20 Jahre bei der Fliegerei und jetzt Hilfsarbeiter. Denken Sie doch, die Grünschnäbel, Herr Direktor, in der Werkstatt, wie die lachen würden. Das ist mein letztes Wort. Nein, Herr Direktor, ich will Ihnen noch sagen. Sie können gehen. Bin ich gerecht oder ungerecht? Ich weiß es nicht. Wenn ich strafe, gibt es weniger Pannen. Der eigentlich Schuldige ist nicht der Mensch, sondern eine dunkle Macht, die man nicht trifft, wenn man nicht alle trifft. Wenn ich ganz gerecht wäre, wäre jeder Nachtflug jedes Mal eine Sache auf Leben und Tod. Herr Direktor? Was? Sie haben mich gerufen. Ach so, ja. Rufen Sie den Piloten des Europakuriers an. Er soll sich vor dem Start bei mir melden. lass ihn noch ein bisschen schlafen. Wie spät ist es? Mitternacht. Was für Wetter? Bisschen windig. In welche Richtung? Süden. Süden. Sehr gut. Das hält mindestens bis Brasilien vor. Woran denkst du? An den Nebel, der bei Porto Alegre gern aufkommt. Aber ich habe meine Taktik. Ich weiß, wo ich durchkommen kann. Wie lange bleibst du weg? 8 Tage? 10? Ich weiß nicht. Mittlerweile war der Patagonien-Kurier an das Gewitter herangekommen und Fabien, der Pilot, gab den Gedanken auf, es zu umfliegen. Es schien ihm zu ausgedehnt. Das Flackern der Blitze zieht sich bis tief ins Land hinein und enthüllt immer neue Wolkenburgen. Er wollte versuchen, unten durchzukommen und wenn sich das übel anließ, umkehren. 1700. Die höchsten Bodenerhebungen sind 500 Meter. Ich werde bis auf 700 runtergehen. Fabien opferte seine Höhe, wie man ein Vermögen aufs Spiel setzt. Eine Böe ließ die Maschine durchsacken, sodass sie in allen Fugen zitterte. Es ist wahrscheinlich ein lokales Gewitter. Denn Trelew, die nächste Station, hat 3/4 bedeckten Himmel gemeldet. Das heißt, höchstens 20 Minuten in dieser schwarzen Masse auszuhalten, dann sind wir durch. Dennoch schlug ihm das Herz. Nach links geneigt gegen die Wucht des Windes, spähte er nach den undeutlichen Lichtscheinen, die auch in der finstersten Nacht noch umhergeistern. Nichts zu sehen. Höchstens leise Wandlungen der Schatten oder Täuschung der ermüdeten Augen. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Fabien neigte sich zur Seite. Die Flamme des Auspuffs, die wie ein Feuerstrauß am Motor hing, schien so blass, dass der Mond sie ausgelöscht hätte, die aber in diesem Nichts alles Sichtbare verschlang. Wo sind wir, verdammt nochmal? Verdammt nochmal, ich weiß nicht. Ich fliege nach Kompass. Wir sind mitten in einem verdammten Gewitter. Was fragst du mich dann, wenn du es so genau weißt? Gib mir lieber den letzten Wetterbericht. Den habe ich dir schon gegeben. Gib ihn mir nochmal. Trelew 3/4 bedeckt, schwacher Westwind. Frag, ob es hinter uns noch schön ist. RB 903 an Comodoro. Frage, wie ist das Wetter? Starker Sturm. Comodoro meldet Rückkehr nach hier unmöglich. Sturm! Frag San Antonio. RB 903 an San Antonio. Frage, wie ist das Wetter? Aufkommender Westwind, Gewitter im Westen, 4/4 bedeckt. Sehr schlechter Empfang wegen der Störungen. Ich werde bald die Antennen einziehen müssen wegen der atmosphärischen Entladung. Werden wir umkehren? Lasst mich in Frieden. Frag Bahia Blanca nach dem Wetter. 903 an Bahia Blanca. Frage, wie ist das Wetter? Bahia Blanca meldet, erwarten in höchstens 20 Minuten schweres Unwetter von West. Frag Trelew. RB 903 an Trelew. Frage, wie ist das Wetter? Orkan, 30 Sekundenmeter West und Regenschauer. Orkan, 30 Sekundenmeter West und Regenschauer. Meldung an Buenos Aires. Sind von allen Seiten eingeschlossen. Gewittersturm auf 1000 Kilometer. Können nichts mehr sehen. Frage? Was sollen wir tun? Ende! Für den Piloten war diese Nacht uferlos. Sie führte weder zu einem Hafen noch zum Morgen. In einer Stunde 40 Minuten würde man keinen Kraftstoff mehr haben. Früher oder später würde man sich blindlings in diese Finsternis hinabgleiten lassen müssen. Wenn ich den Tag erreichen könnte. Fabien dachte an den Morgen. Wie einen goldenen Strand. An den man gespült würde nach dieser schweren Nacht. Wie er den Tag entgegenschwimmen würde. Wenn ich könnte. Aber er war umzingelt. Alles würde zum guten oder schlimmen Ende kommen. Hier in dem dicken Dunkel. Hier bei ihr, Blanca. Warum melden Sie nichts vom Patagonien-Kurier? Wir hören nichts von ihm. Er sendet nichts? Auch wenn er senden würde, würden wir nichts hören. Zu viele Gewitter. Leroux, hört Trelef was? Das wissen wir nicht. Wir können Trelef über Funk nicht erreichen. Dann telefonieren Sie. Haben wir versucht, die Leitung ist tot. Wie war das letzte Wetter bei Ihnen? Aufkommendes Gewitter. Blitz in West und Süd, sehr schwül. Wind? Noch schwach. Das war vor 10 Minuten. Aber die Front kommt schnell näher. Bahia Blanca, sind Sie noch da? Ja, Herr Direktor. Rufen Sie in 10 Minuten wieder an. Rivière blätterte in den Telegrammen der Südstationen. Alle meldeten, dass sie nichts von dem Flugzeug hörten. Einige antworteten überhaupt nicht mehr. Und der Umkreis des Schweigens wurde immer größer auf der Karte. Dort, wo die kleinen Städte sich bereits unter dem Zyklon ducken. Alle Türen geschlossen. Jedes Haus in den Straßen ohne Licht. Abgesperrt von der Welt, verloren in der Nacht wie ein Schiff. Erst am Morgen wird's erlösen. Trotzdem hielt Rivière über die Karte gebeugt immer noch an der Hoffnung fest, irgendwo eine Zuflucht, einen Rest klaren Himmels zu entdecken. Denn er hatte telegrafisch die Polizei von über 30 Provinzstädten um Wetterberichte ersucht und die Antworten begannen einzulaufen. Auf 2000 Kilometer hatten die Funkstellen Befehl, so wie sie etwas von dem Flugzeug hörten, Buenos Aires zu benachrichtigen, das ihnen dann die Lage des Ausweichplatzes mitteilen würde. Zur Weitergabe an Fabien. Die Schreiber, auf 1 Uhr nachts bestellt, hatten sich wieder eingefunden. Es ging das Gerücht um, dass möglicherweise die Nachtflüge eingestellt würden und auch der Europakurier nur mehr am Tage starten würde. Sie redeten mit leisen Stimmen von Fabien, von dem Zyklon und vor allem von Rivière, der ganz nahe von ihnen immer mehr zusammensank unter der Absage, die die Natur ihm erteilte. Sind die Papiere des Europakuriers fertig? Ich dachte... Sie haben nicht zu denken, sondern Befehle auszuführen. Rivière schaute unbeweglich in die Nacht. Jede Meldung bedeutete eine Bedrohung des Kuriers. Jede Stadt, deren Verbindung noch nicht zerstört war und die noch antworten konnte, berichtete von dem verheerenden Vormarsch des Zyklons. Er kommt aus dem Innern, von den Kordilleren. Er fegt die ganze Strecke entlang auf das Meer zu. Rivière schaute prüfend empor. Zu leuchtend diese Sterne, zu feuchte Luft, eine unheimliche Nacht. Bedrohliche Nacht, die ein böser Wind anwehte und verdarb. Eine schwer zu bezwingende Nacht. Irgendwo in ihren Tiefen war ein Flugzeug in Gefahr. Man bangte ohnmächtig am Ufer. Ja, bitte? Ist Fabien schon gelandet? Wer spricht? Simon, Fabien. Was wünschen Sie, gnädige Frau? Ist mein Mann schon gelandet? Nein, gnädige Frau. Hat er Verspätung? Ja, Verspätung. Und um welche Zeit wird er hier sein? Um welche Zeit er hier sein wird? Das wissen wir nicht. Dann sagen Sie mir, wo er ist. Er ist um 19.30 Uhr von Comodoro gestartet. Und seitdem? Seitdem? Sehr viel Verspätung. Durch das schlechte Wetter. Aha, das schlechte Wetter? Bei so einem Wetter, Sie verstehen, da hat man natürlich keinen so guten Empfang. So einem Wetter? Also, nicht wahr, gnädige Frau, wir rufen Sie an, sobald wir etwas wissen. Sie wissen nichts? Auf Wiederhören, gnädige Frau. Nein, nein, ich will den Direktor sprechen. Der ist sehr beschäftigt, gnädige das Frau. Das ist mir gleich, das ist mir erst ganz gleich, ich will ihn jetzt sprechen. Einen Augenblick. Ja? Herr Direktor. Was gibt's? Die Frau des Patagonien-Kuriers möchte Sie sprechen. Ist sie hier? Am Telefon. Da haben wir es, die Gefühlsseite des Dramas. Stellen Sie sie auf mein Büro durch. Ist noch was? Sie sind erst seit 6 Wochen verheiratet. Rivière war in seinem Denken bis an jene Grenze gelangt, wo sich die Frage nicht nach einem kleinen privaten Weh, sondern nach dem Sinn der Tat selbst erhebt. Es war nicht Fabians Frau, die ihm am anderen Ende der Leitung gegenüberstand, sondern eine andere Lebensauffassung. Auch diese Frau sprach im Namen einer absoluten Welt und ihrer Rechte und Pflichten. Jede Nacht, in der ich auf seine Rückkehr warte, rechne ich mir den Weg von Patagonien her nach. Gnädige Frau. Jetzt startet er von Trelle. Gnädige Frau, bitte beruhigen Sie sich. Etwas später dann. Jetzt muss er dicht vor San Antonio sein. Er muss die Lichter schon sehen. Es kommt häufig vor in unserem Gewerbe, dass man lange auf Nachrichten warten muss. Was erzählen Sie mir da? Ich bin doch nicht dumm. Man braucht kaum 2 Stunden von Commodore nach Trelle. Und er fliegt jetzt schon seit 6 Stunden und ist noch immer nicht dort. Gnädige Frau, ich verstehe Ihre Besorgnis, aber im Moment gibt es nichts als abzuwarten. Ja, ich weiß. Ich habe schon verstanden. Ich störe Sie. Nein, Sie stören mich keineswegs. Nur doch, doch. Alles an mir stört Sie. Dass ich eine Frau bin, stört Sie, die sich Sorgen macht um ihren Mann. Dass ich Sie an seinen Namen erinnere, stört Sie. Dass ich eine feindliche Wahrheit verkörpere und Ihre Ordnung und Ihren Frieden störe, stört Sie. Gnädige Frau, bitte. Mein Name ist Fabien, wie der von meinem Mann. Fabien, der Pilot des Patagonien-Kuriers, wäre in diesem Moment jedem Rat gefolgt, den ihm jemand zugerufen hätte. Und wenn man mir sagt, ich soll im Kreis herumfliegen, dann fliege ich im Kreis herum. Und wenn man mir sagt, ich soll nach Süden fliegen... Was ist jetzt? Immer noch keine Antwort! Unmöglich, mit Buenos Aires Verbindung zu bekommen. Ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich Funken in die Finger kriege. Fabien wollte schon gereizt antworten. Da fühlte er sich von einer gewaltigen Woge schwankend gehoben, mitsamt seinen 5 Tonnen Metall. Wenn du jetzt aus Angst vor dem Gewitter die Antenne einziehst, hau ich dir nach der Landung eine aufs Maul. Er musste um jeden Preis mit Buenos Aires Verbindung bekommen. Als könnte man ihnen von dort aus über 1500 Kilometer hinweg ein rettendes Tau zuwerfen. Ohne das kleinste zitternde Licht, das ihnen bezeugt hätte, dass die Erde noch stünde, braucht er wenigstens eine Stimme. Eine einzige. Wir sind in 3800 Metern über dem Gewitter abgeschnitten. Einer der Funker von Comodoro Rivadavia, einem Zwischenlandeplatz in Patagonien, beugte sich über ein unbeschriebenes, hart beleuchtetes Stück Papier. Die Hand des Mannes am Apparat zögerte noch, bewegte den Bleistift hin und her. Sie ließ die Buchstaben noch nicht ans Licht, aber die Finger zuckten schon. Man konnte den aufgefangenen Funkspruch der Gewitter wegen nur als Telegramm von Station zu Station nach Buenos Aires weitergeben. Die Nachricht nahm ihren Weg durch die Nacht wie Feuerzeichen von Berg zu Berg. Buenos Aires ließ antworten. Unwetter, überall im Landesinneren. Wie viel Kraftstoff habt ihr noch? Eine halbe Stunde. Ja? Herr Direktor, der Pilot des Europakuriers ist jetzt da. Schicken Sie ihn herein. Sie wollten mich sprechen? Sie haben mir da einen Unfug gemacht bei Ihrem letzten Flug. Umgedreht, obwohl die Wetterberichte gut waren. Ich konnte nichts mehr sehen. Mein Bordlicht hat nachgelassen. Ich konnte nicht einmal mehr meine Hände sehen. Ich wollte das Außenlicht andrehen, um wenigstens die Flügel zu sehen. Ich sah nichts. Ich kam mir vor wie in einem tiefen Loch und dann fing mein Motor an zu vibrieren. Nein. Nein? Nein. Wir haben ihn inzwischen überprüft, er ist tadellos. Man meint immer, der Motor vibriert, wenn man Angst hat. Wer hätte da nicht Angst gehabt? Das Gebirge war über mir. Als ich höher wollte, kamen starke Böen. Wissen Sie, wenn man nichts sieht. Anstatt zu steigen, verlor ich 100 Meter. Ich konnte nicht mal mehr den künstlichen Horizont sehen und auch nicht die Manometer. Ich hatte das Gefühl, dass der Motor an Drehzahl verlor, dass er heiß lief, dass der Öldruck... Sie haben zu viel Einbildungskraft. Sie können gehen. Rivière durchflog die Streckenmeldungen der nördlichen Zwischenstationen. Sie verhießen dem Europakurier eine Mondscheinfahrt. Klarer Himmel, Vollmond, Windstille. Rivière zögerte angesichts dieses Glanzes, wie ein Goldsucher angesichts verbotener Goldfelder. Denn die Ungewissheit über den Verbleib des Patagonienkuriers gaben ihm, dem einzigen Verfechter der Nachtflüge, Unrecht. Ein Unfall in Patagonien würde seinen Gegnern zu einer so starken moralischen Position verhelfen, dass sein Glaube an die Sache in Zukunft vielleicht ohnmächtig sein würde. Irgendeine Lücke hat zu dem Drama geführt. Aber das Drama bringt nur die Lücke ans Licht. Es beweist nichts anderes. Der reguläre Flugpostdienst bei Nacht war seine Existenzfrage. Weil wir den Vorsprung, den wir tagsüber vor den Eisenbahnern und Dampfern gewonnen haben, sonst jede Nacht wieder verlieren. Er sieht wieder den grünen Tisch vor sich, an dem er mit einem merkwürdigen Gefühl von Überlegenheit all diesen Einwänden zugehört hatte. Sie schienen ihm nichtig. Im Voraus widerlegt durch das Leben selber. Was lebendig ist, schiebt alles beiseite, um zu leben. Und schafft sich seine eigenen Gesetze. Früher oder später wird die Handelsluftfahrt zur Einführung der Nachtflüge übergehen. Also wollen Sie die Ersten sein oder die Letzten? Als ich ein Kind war, ließ man einen Teich ab, um einen Ertrunkenen zu finden. Auch jetzt wird man warten müssen, bis die Dunkelheit abgelaufen ist von der Erde. Ehe nicht die Steppen und Felder und Sandflächen wieder zutage treten. Und etwas wird hinübergeglitten sein von der sichtbaren Welt in die andere. Rivière hatte die dunkle Empfindung von einer Pflicht, höher als die Liebe. Oder vielleicht handelte es sich dabei auch um ein Liebesgefühl, nur so ganz anderer Art. Diese Besatzung wird zugrunde gehen, irgendwo in der Nacht. Ein Satz kam ihm in den Sinn. Es geht darum, sie unsterblich zu machen. Leroux! Herr Direktor? Lassen Sie den Europakurier in einer Viertelstunde starten. Aber... Haben Sie mich verstanden? Es war, als ob auch die Materie sich empörte. Bei jedem Durchsacken vibrierte der Motor so stark, dass das ganze Flugzeug ins Zittern geriet, wie vor Zorn. Fabien wandte seine ganze Kraft auf, um es zu beherrschen. Den Kopf zum Instrumentenbrett gesenkt, den Blick auf den künstlichen Horizont gerichtet. Aber die Zeiger der Instrumente schlugen immer schneller aus, ließen sich immer schwerer verfolgen. Schon machte er, von ihnen getäuscht, falsche Bewegungen, verlor an Höhe, sank immer tiefer in dieses Dunkel. Er las die Höhe ab. 500 Meter. Die Höhe der Hügel. Er fühlte ihre schwindligen Wogen ihm entgegenrollen. Es war ihm, als ob all diese Massen Erdreichs, deren geringste genügt hätte, ihn zu zerschmettern, von ihrem Untergrund losgerissen wären, losgeschraubt und um ihn zu kreisen begännen, wie betrunken, eine Art Abgrundstanz begannen, der sich enger und enger um ihn zusammenzog. Da fasste Fabien einen Entschluss. Auf die Gefahr hin zu zerschellen, wollte er landen, gleichgültig wo. Und um wenigstens den Hügeln auszuweichen, schoss er seine einzige Leuchtrakete ab. Sie flammte auf, drehte sich, beleuchtete eine Ebene, in der sie verlosch. Es war das Meer. 40 Grad vorgehalten und trotzdem abgedriftet. Wo ist das Land? Ohne Leuchtrakete war das der sichere Tod. Das musste ja eines Tages kommen. Wenn er jetzt einfach die Hände öffnete, flog ihre beiden Leben daraus weg wie ein bisschen Staub. Ich muss das Steuer festhalten. Er spürte nicht, ob der Gedanke bis in die Hände gelangte. Er spürte nur die Schmerzen in den Schultern von den Stößen des Steuers. Es wird mir entgleiten. Meine Hände werden sich öffnen. Tausend Kilometer weiter, 20 Minuten später, fing Bahia Blanca eine weitere Nachricht des Patagonien-Kuriers auf. Wir gehen runter, kommen in die Wolkendecke. Aber wir können nicht sehen. So ist es mit den Kurzwellen. Hier erwischt man sie, dort bleibt man taub. Die beiden da oben, Gott weiß wo, melden sich den Lebenden schon wie von jenseits von Raum und Zeit. Fragen Sie ihn, wie viel Treibstoff er noch hat. RB-903, wie viel Treibstoff haben Sie noch? In ein paar Stunden wird ganz Argentinien an den Tag emportauchen. Und die Männer hier verharren wie an einem Strand angesichts des Netzes, das man einzieht. Langsam einzieht und von dem man nicht weiß, was es enthalten wird. 1.40 Uhr, Herr Direktor. Äußerste Grenze für den Kraftstoff. Unmöglich, dass Sie noch fliegen. Telegramm an die Nordstationen. Erwarten bedeutende Verspätung des Patagonien-Kuriers. Stopp. Europa-Kurier kann nicht warten, sondern wird gegen 2.15 Uhr starten. Ende. Jawohl, Herr Direktor. Bin noch nicht fertig. Schicken Sie eine frische Besatzung aus Patagonien los. Ach ja. Bevor ich es vergesse, setzen Sie mir eine Verordnung auf. Verbot an die Piloten, 1900 Touren zu überschreiten. Sie ruinieren mir die Motoren. Der Paraguay-Kurier meldete sich zur Landung. Rivière hatte auch in den schlimmsten Stunden von Funkspruch zu Funkspruch seinen glückhaften Weg verfolgt. Das war ihm inmitten der Zerrüttung die Rechtfertigung seines Glaubens. Der Beweis, dieser glückliche Flug verhieß tausend andere, ebenso glückliche. Hätte ich auch nur einen Start abgesagt, wäre die Sache mit den Nachtflügen verloren gewesen. Morgen früh würden die Schwächlinge über mich herziehen. Sollen sie. Es kommt nicht jede Nacht ein Zyklon. Nach der Landung des Paraguay-Kuriers verlud man die Durchgangspost auf das Europaflugzeug, wo der Pilot unbeweglich den Kopf im Nacken gegen die Bordwand gelehnt stand. Fliegst du den Anschluss? Ja. Ist Patagonien schon da? Wird nicht mehr erwartet. Vermisst. Ist das Wetter gut? Sehr gut, ja. Wer hat in Patagonien geflogen? Fabien. Fabien hätte noch immer kämpfen, sein Glück versuchen können. Es gibt kein äußeres Verhängnis. Aber es gibt ein inneres. Es kommt ein Augenblick, in dem man entdeckt, dass man verwundbar ist. Dann wird man zu falschen Entschlüssen hingezogen wie der Schwindlige zum Abgrund. Und in eben diesem Augenblick war es, dass über seinem Kopf, in einer Lücke des Gewölks, wie ein tödlicher Köder am Grund einer Reuse, ein paar Sterne aufleuchteten. Er erkannte wohl, dass es eine Falle war, aber sein Hunger nach Licht war so stark, dass er stieg. Fabien hob sich in Spiralen nach und nach in den Schacht, der sich über ihm geöffnet hatte und sich unter ihm widerschloss. Und die Wolken verloren, je höher er stieg, ihre Düsternis, glitten wie immer reinere und weißere Wolken auf ihn zu. Fabien tauchte hervor. Staunen überwältigte ihn. Ich hätte nie geglaubt, dass Wolken bei Nacht blenden können. Aber der Vollmond und alle Sternbilder verwandelten sie in ein gleißendes Meer. Das Flugzeug war mit einem Schlage, mit der Sekunde, in der es hervortauchte, in eine Stille geraten, die wie ein Wunder schien. Nicht eine Luftschwankung. Wie eine Barke, die die Mole passiert, glitt es in stille Gewässer. Es schwamm in einem nie gesehenen Teil des Himmels, wie in einer Bucht der Inseln der Seligen. Das Wettergewölk unter ihm war wie eine andere Welt. 3000 Meter dick, von Böen, Wasserwirbeln, Blitzen durchrast. Aber das Gesicht, das es den Gestirnen zukehrte, war von Kristall und Schnee. Fabien drehte sich um und sah, dass der Funke lächelte. Er lächelte zurück. Ich bin völlig verrückt, dass ich hier lächle. Wir sind verloren. Egal. Egal. Man hatte ihm die Fesseln gelöst, wie einem Gefangenen, den man für eine letzte Weile allein zwischen Blumen spazieren lässt. Nachtflug von Antoine de Saint-Exupéry aus dem Französischen von Hans Reisiger. Erzählerin Silvia Meisterle. Rivière Johannes Zeiler. Leroux Paul Matic. Fabien Martin Fischer. Funker Nils Arztmann. Simone Fabien Alina Fritsch. Europapilot David Miesmer. Frau des Piloten Alma Hasun. Pellerin Tilman Tuppi. Roblet Karl Markovic. Paraguay-Pilot Alexander Czernek. Funkstation Michael Köppel. Bahia Blanca Roman Eichinger. Musik Stanko Juspasic. Cello und Gesang Florian Eckner. Tongestaltung Martin Leitner und Manuel Radinger. Regieassistenz Alexandra Wimmer. Dramaturgie Elisabeth Weilmann. Produktionsleitung und Besetzung Stefanie Zusner. Bearbeitung und Regie Karl Markovic. Redaktion Kurt Reisnecker. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2025. Mit Nachtflug über die Pionierzeit der Luftfahrt gelang dem passionierten Piloten Saint-Exupéry der Durchbruch als Autor. Ausgezeichnet 1931 mit dem renommierten französischen Literaturpreis Prix Femina, der seit 1904 jährlich von einer weiblichen Jury verliehen wird. Nachtflug von Antoine de Saint-Exupéry in Karl Markowitschs erster Hörspielbearbeitung und Regie können Sie auf oe1.orf.at nachhören. Karl Markowitsch können Sie nächsten Samstag um 13 Uhr, also vor dem Hörspieltermin, in der neuen Ö1-Sommerreihe mit persönlich präsentierten musikalischen Lieblingsstücken hören. Unter anderem hat der Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler Musik von Rigmor Gustafsson, The King Singers, Georg Danzer und Meredith Monk ausgewählt. Würde ich mein Leben verfilmen, wäre das die Schlüsselszene. Doppelpunkt. Ich bin 19 Jahre alt. Ich habe die Matura und das Bundesheer überstanden. Ich bin bei 2 verschiedenen Schauspielschulen nicht genommen worden und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es ist Nacht. Ich stehe nach dem Besuch einer Vorstellung des Serapionstheaters am Wallensteinplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk. Ich stehe da wie unter Drogen. Ich weiß, Theater ist mein Leben. Oder eben nicht. Es würde an mir liegen, nicht an einer Prüfungskommission. Soweit, so gut. Die Straßenbahn, die mich bis zu ihrer Endhaltestelle in Stammersdorf bringen soll, kommt von Weitem auf mich zu. Ich sehe ihre Lichter und ich sage mir, wenn du in diese Straßenbahn einsteigst und zurück in die Siedlung fährst, dann war es das mit der Schauspielerei. Wenn du aber nicht einsteigst, wenn du über die Straße zurück und hinunter in das Kellertheater gehst und dort fragst, ob sie dich nehmen, dann wird's was. Thank you. Mehr Musik ausgewählt und präsentiert von Karl Markovic können Sie nächste Woche in der neuen Ö1 Sommerreihe Lieblingsstücke um 13 Uhr hören. Und um 14 Uhr im Ö1 Hörspieltermin ist Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer zu erleben. Wie lange haben Sie für Ihre E-Mail gebraucht? LG Leo Leike. PS: Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Fest und freue mich für Sie, dass Ihnen ein Jahr bevorsteht, das zu Ihren 80 Besten zählen wird. Zwei Fragen zurück. Wie lange schätzen Sie? Und warum fragen Sie? Ich schätze, Sie haben nicht länger als 20 Sekunden dafür gebraucht. Auf Ihre zweite Frage, warum ich frage: Ich bin beruflich derzeit mit der Sprache von E-Mails befasst. Und nun noch einmal meine Frage, nicht länger als 20 Sekunden. Liege ich richtig? So, Sie sind beruflich mit E-Mails befasst. Haben Sie eine Homepage? Wenn nein, wollen Sie eine? Wenn ja, wollen Sie eine schönere? Ich bin nämlich beruflich mit Homepages befasst. Bis hierher habe ich exakt 10 Sekunden gebraucht. Ich habe es gestoppt. War aber ein Berufsgespräch, das geht immer flott. Bei meiner banalen E-Mail haben Sie sich leider gründlich verschätzt. Das hat mir sicher eine Minute meiner Lebenszeit gestohlen. Nun würde mich aber doch noch eines interessieren. Sie schreiben oben: Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und hier eine zweite und so weiter. Daran anschließend habe ich zwei Fragen. Erstens: Wie lange haben Sie für diesen Gag gebraucht? Zweitens: Ist das Ihr Humor? Ehrlich gesagt, ich fühle mich derzeit absolut witzlos. Wenn ich auf die vergangenen Tage und Wochen zurückblicke, vergeht mir das Lachen. Aber das ist meine persönliche Geschichte und hat hier nichts verloren. Sie wollten auch wissen, wieso ich fälschlicherweise angenommen hatte, dass Sie für Ihre E-Mail nicht länger als 20 Sekunden benötigt haben. Nun, Ihre E-Mails lesen sich wie heruntergesprudelt, wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf. Ich hätte schwören können, dass Sie eine Schnellsprecherin und Schnellschreiberin sind, eine quirlige Person. Wenn Sie nun aber erklären, dass Sie für Ihre E-Mail länger als 20 Sekunden gebraucht haben, dann dürfte ich doch ein falsches Bild von Ihnen entworfen haben. Danke jedenfalls für Ihre erfrischende Art. Es war überaus angenehm, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, die Fragen sind nun recht und schlecht beantwortet. Wenn Sie sich zufällig wieder auf meine Adresse verlieren, freue ich mich. Liebe Grüße, Leo Leike. Lieber Leo Leike, ich will Ihnen was gestehen. Ich habe für meine E-Mail wirklich nicht länger als 20 Sekunden gebraucht. Ich habe mich nur geärgert, dass Sie mich so eingeschätzt haben, dass ich E-Mails einfach so hinfetze. Sie haben zwar recht, aber Sie haben kein Recht, das vorher schon zu wissen. Also gut, auch wenn Sie derzeit keinen Humor haben, bei E-Mails kennen Sie sich offenbar ganz gut aus. Hat mir imponiert, wie Sie mich spontan durchschaut haben. Sind Sie Germanistikprofessor? Liebe Grüße, Emmy, die quirlige Rotner. In Gut gegen Nordwind hat sich der österreichische Schriftsteller Daniel Glattauer mit digitalen Kommunikationsmethoden auseinandergesetzt. Die Regisseurin Alice Elstner hat Glattauers Roman für das Radio verdichtet und als Hörspiel inszeniert. Zu hören nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr. Elisabeth Zimmermann am Mikrofon und Georg Janser an den Reglern wünschen noch ein gutes Wochenende mit Ö1.